Sparrow. This is Rag Squad. Let's just get crazy, so we need to go. One with that, so we need to go. It's just for my, it's just for my, it's just for my. Hab mich selbst zerstört, ich weiß, dass ich dich hab, ich nicht alleine bin. Du willst, dass ich hier bleibe. Und immer wenn du sagst, dass du nicht mehr kannst, geht etwas kaputt, ist mir das egal. Ich bin nicht normal, ich gehe astral. Schau von oben herab wie ein Titan. Wenn du wüsstest, dass es fake ist. All white lamp, it be looking like an angel. Ich will nicht zurück, weil dann doch alles nur the same ist. Ich will weiter nach vorn. Ich will weiter nach vorn. Denn sag mir, wer fährt bitte rückwärts im Porsche? Ich will ganz nach oben, vielleicht hört sie dann den Song. Wenn sie mal zufrieden ist, dann hab ich schon gewonnen. Ich weiß, du hältst das für Schwachsinn. Tut mir leid, ich bin nicht erwachsen. Ich weiß, du hältst das für Schwachsinn. Doch ich weiß, wir zwei können das schaffen. Bitch, ich geh crazy, so wie Nico.